Kundgabe 5832. Empfangen durch Bertha Dodde am 21.12.1953. Geburt Jesu. Licht. In Klammern Weihnachten. Ihr alle sollet heimkehren zum Vater, und ihr alle sollet ewig selig sein. Und um dieses Ziel zu erreichen, tue ich alles, weil ich euch liebe von Anbeginn und lieben werde in Ewigkeit. Nimmermehr werde ich es zulassen, dass mein Gegner auf ewig von euch Besitz ergreifet, weil ihr Kinder meiner Liebe seid und die Liebe niemals ewig Verzicht leistet auf das, was ihr Anteil ist. Und so wird es euch auch verständlich sein, warum ich selbst zur Erde niederstieg, inmitten der Welt meines Gegners zu meinen Geschöpfen, die sich abgesondert hatten von mir. Mein Gegner wollte mir meinen Anteil streitig machen. Er wollte es ewig von mir getrennt halten, und er hatte meine Geschöpfe in seiner Gewalt. Also musste ich sie aus dieser Gewalt erlösen, wollte ich sie wieder zurückholen zu mir. Darum stieg ich zur Erde herab, denn meine Liebe zog mich zu dem unglückselig gewordenen und wollte ihm wieder unnennbares Glück bereiten. Und meine Liebe fand einen Weg der Rückkehr des Gefallenen ins Vaterhaus. Ich selbst nahm alle Schuld auf mich, meinem Gegner gegenüber, und zahlte für alle Seelen in der Tiefe den Kaufpreis an ihn. Ich opferte mich selbst. Ich gab mein Leben hin am Kreuz. Und also manifestierte ich mich in einem Menschen, weil das Opferwerk inmitten der Menschen gebracht werden musste und weil für die Menschen nur das Bedeutung haben konnte, was ihnen sichtbar vor sich ging. Weil die Menschen selbst die Schuld hätten zahlen müssen und weil eine solche Sühne von Menschen geleistet endlos viele Leiden und Schmerzen im Erdenleben bedeutet hätte, die meine Liebe den Menschen abnehmen wollte. Ich kam zur Erde. Die Liebe bezog eine menschliche Form. In dem Kindlein Jesus nahm mein Liebegeist Aufenthalt zum Zwecke eines Erbarmungswerkes einmaliger Art. Denn was der Mensch Jesus auf sich nahm und zur Ausführung bringen wollte, war so gewaltig, dass es nur möglich war durch meine Liebekraft, die sich der Mensch Jesus im Übermaß erwarb, um für seine Mitmenschen leiden und sterben zu können. Er vollbrachte das Erlösungswerk mit mir, oder ich selbst vollbrachte es im Menschen Jesus. Also wurde ich Mensch, Jesus wurde Gott, weil er die Liebe in aller Fülle in sich barg. Es gibt kein größeres Mysterium als die Menschwerdung Gottes in Jesus. Und doch ist auch dieses Mysterium begreiflich für den Menschen, der den Begriff Liebe erfasst hat, der in meiner unendlichen Liebe zu meinen Geschöpfen die Begründung sucht, dass sich die ewige Liebe verkörperte in einem Menschen, der im freien Willen die eigene Vergöttlichung erreicht hat durch die Liebe. Ich konnte mich nur in einem solchen Menschen manifestieren, und ich bewies den Menschen durch eine ungewöhnliche Geburt und ihre Begleiterscheinungen, dass ich selbst mir die rechte Außenform erwählt hatte, dass nur eine sündenlose Form mein Aufenthalt sein konnte, die aber nun sich selbst freiwillig so gestalten musste, dass sie zum Gefäß göttlicher Liebekraft wurde und blieb, auch als Gegenkräfte auf sie einwirkten und mich aus ihr zu verdrängen suchten. Der Mensch Jesus musste die Vergöttlichung anstreben und erreichen und als Mensch die Sündenschuld tilgen, doch die Liebe bestimmte ihn zu seinem Erlösungswerk, das er niemals ohne Liebe hätte vollbringen können. Tiefste Finsternis war zuvor über die Erde gebreitet, denn alle Menschen waren noch dem Fürsten der Finsternis ausgeliefert, der kein Licht zu ihnen gelangen ließ. Da stieg das Licht von oben herab und brachte in die Finsternis das Licht, auf das es nie wieder verlöschen sollte. Und im Licht wird wandeln, wer des göttlichen Erlösers gedenket, wer sich von meiner Liebe erlösen lässet, wer sich unter sein Kreuz stellt und wer den Weg wandelt, den Jesus gegangen ist, den Weg der Liebe und des Leides. Amen.